Gustav Adolf ist bei weitem zu spät gekommen. Er versucht eben, Kursachsen zu zwingen, ihm den Elbübergang zu gestatten. Nun erscheint auch Tilly, um die Vereinigung des Schweden mit den thüringischen Ernestinern, die zu ihm halten, zu verhindern, vor Leipzig und fordert die Übergabe der Stadt. Darauf schließt Johann Georg von Sachsen mit dem Schwedenkönig am 1. September 1631 das Bündnis ab. Dieser hat bereits Brandenburg zum Anschluss gezwungen und eilt zum Schutze von Leipzig herbei. Aber die Stadt fällt noch vorher in die Hand Tillys. Zwei Tage später, am 7. September 1631, wird jedoch Tilly bei Breitenfeld durch die Wucht des schwedischen Angriffes völlig geschlagen und verliert 20.000 Mann, darunter 7.000 Gefangene. Die geschlossene spanische Kampftechnik ist der beweglicheren schwedischen unterlegen. Dem König aber fallen jetzt die Ernestiner und der Landgraf von Hessen-Kassel zu. Gustav Adolf, der sich den alleinigen Oberbefehl über die Truppen der beitretenden Bundesgenossen vorbehält, lässt die Sachsen unter Arnim, der als Protestant wegen des Restitutionsediktes die kaiserlichen Dienste verlassen hatte, gegen Böhmen vorgehen. Dieser setzt sich unschwer in den Besitz von Prag und stellt alsbald, ein Meister diplomatischer Künste, enge Verbindungen mit seinem alten Chef Wallenstein her, der schon seit dem Frühjahr 1631 mit dem Schwedenkönig angeknüpft hat. Zugleich mit Arnim ist aber auch der Wiener Hof an den Friedländer herangetreten. Wir werden Wallenstein bald wieder im Felde erscheinen sehen. Gustav Adolf hat sich nach Süddeutschland gewendet. Nürnberg, Brandenburg-Kulmbach und die fränkischen Reichsritter, Frankfurt und Hessen-Darmstadt treten zu ihm über. Am 12. Dezember fällt das von 2000 Spaniern verteidigte Mainz. Die Bitte der Liga um Neutralität lehnt er ab. Wie einst der bedrängte Winterkönig lernt jetzt Maximilian von Bayern kennen, wie selten Freunde in der Not sind. Der alte Schlachtenheld Tilly eilt in Hessen mit dem kaiserlichen General Aldringen vereinigt herbei, um das Land seines Herrn zu decken. Gustav Adolf nimmt zu Beginn des neuen Jahres Nürnberg mit stürmender Hand und erzwingt dann gegen den in gefestigter Stellung bei Rhein am Lech haltenden Tilly durch den Bau einer Schiffsbrücke den Übergang über den Fluss. Schwer verletzt ist der Feldherr der Liga einige Tage später in Ingolstadt gestorben, wohin Maximilian das hart mitgenommene Heer geführt hat. Der Kurfürst wendet sich nun mit seinen Truppen nach Regensburg, um sich mit dem neuen kaiserlichen Heere zu vereinigen, das unter Wallensteins zweitem Generalat bereits zum Angriff auf Böhmen angetreten ist. Gustav Adolf aber hält seinen Einzug in München, wo er in seiner milden Art den Gottesdienst unberührt lässt. Stolze Hoffnungen tauchen bei den Evangelischen auf. Unter der Führung des Thomas Eckenlehner erhebt sich noch einmal in Oberösterreich ein evangelischer Bauernaufstand. Aber der König muss seinen Siegesweg in Süddeutschland verlassen. Er muss sich in Eilmärschen nach dem Norden wenden, denn Wallenstein, beständig mit Arnim wegen eines Sonderfriedens verhandelnd, hat die Sachsen aus Böhmen wieder herausgetrieben, Prag und Eger zurückgewonnen. Mit Mühe erhält sich Gustav Adolf seinen wichtigsten Bundesgenossen. In Nürnberg eingetroffen, hört er vom Vormarsch des Friedländers. Dieser ist seit dem 13. April 1632 wieder Oberbefehlshaber eines kaiserlichen Heeres, das er sich allerdings erst selber schaffen musste. Der Schwedenkönig hatte ihm Titel und Amt eines Vizekönigs in Böhmen zugesichert und ein schwedisches Heer zum Angriff auf Innerösterreich versprochen, war aber dann nach der Schlacht bei Breitenfeld davon wieder abgekommen. So zeigt sich denn Wallenstein im Dezember den kaiserlichen Bitten gefügig. Binnen 3 Monaten hat er 50.000 Mann sozusagen aus dem Nichts herausgestampft. Dann aber hat er nach schwierigen, in Göllersdorf bei Zmain zwischen ihm und Minister Eggenberg geführten Verhandlungen sich bereit erklärt, das Kommando zu übernehmen, aber unter unheimlichen Bedingungen. Der Hofkriegsrat darf ihm in den Oberbefehl nicht mehr hineinreden. Er allein entscheidet über Truppenbewegungen, Kriegsführung, Heeresstärke und Quartierfragen. Der Kaisersohn Ferdinand darf nicht zum Heere kommen. Als einstweilige Entschädigung für Mecklenburg erhält er ein kaiserliches Erbland, das Herzogtum Glogau. In den eroberten Ländern hat der Friedländer das alleinige Recht der Konfiskation. Seine Rechte auf Mecklenburg bleiben ihm bewahrt. Er erhält alle für den Krieg erforderlichen Mittel, auch das Recht, in kaiserlichen Erbstaaten sein Quartier zu nehmen. Auch diplomatische Verhandlungen soll er führen dürfen. Als es Wallenstein nicht gelungen ist, den Sonderfrieden mit Sachsen herbeizuführen, wendet er sich nach Franken, um sich mit Maximilian zu vereinigen. Gustav Adolf versäumt es, die Gegner einzeln anzufallen und bezieht nun ein verschanztes Lager bei Nürnberg, während sich Wallenstein, mehr als doppelt so stark, ihm gegenüber lagert. Einem Annäherungsversuch des Königs, der dem Friedländer Franken anbietet, erweist sich dieser als unzugänglich. Aber er greift den Schweden nicht an, denn er liebt es nicht, die Armee, auf der seine Machtstellung beruht, und in ihr den Ruf seiner Unbesiegbarkeit aufs Spiel zu setzen. Nach wochenlangen Gegenüberlagern greift der Schwede die Stellungen des Gegners auf der alten Feste an, doch behauptet sich der Friedländer in erbittertem Kampfe. Den zurückgehenden Feind lässt er, mit schwerflüssiger Zähigkeit an der Verteidigung festhaltend, unbehelligt. Da in der Stadt Seuchen wüten, die das schwedische Heer täglich mehr schwächen und die Zufuhr von Lebensmitteln immer schwieriger wird, hebt Gustav Adolf das Lager auf, in der Hoffnung, Wallenstein auf dem Wege nach Bayern nachziehen und in eine offene Feldschlacht verwickeln zu können. Der Friedländer, der in seinem Lager mit ähnlichen Schwierigkeiten wie der Schwedenkönig zu kämpfen hatte, bricht gleichfalls auf, ohne aber, zur Erbitterung des Bayernkönigs, den er jetzt zur Rache für dessen Teilnahme an seinem Sturze preisgibt, Gustav Adolf zu folgen. So rückt Maximilian allein zum Schutze seines Herzogtums ab, während sich Wallenstein nach Thüringen und Sachsen wendet, um seinen alten Plan eines Sonderfriedens mit Sachsen endlich zu verwirklichen. Er rückt unter schrecklichen Verwüstungen vor. Pappenheim hatte er mit Fußvolk und Reiterei nach Niederdeutschland entsendet, Freiberg, Chemnitz, Meißen und am 23. Oktober 1632 auch Leipzig fallen in die Hand des kaiserlichen Obergenerals. Im Bewusstsein der siegreichen Beendigung des Feldzuges will Wallenstein zwischen Saale und Mulde im eroberten Sachsen seine Winterquartiere nehmen, als er sich überraschend von Gustav Adolf zur Entscheidungsschlacht gezwungen sieht.